Erster 5 Tage später kam der Hohepriester Ananias. Einige Älteste und ein Redner namens Tertullus waren auch dabei. Sie sprachen mit dem Statthalter Felix und klagten Paulus an. Zweiter Mann holte Paulus. Dann begann Tertullus, ihn anzuklagen. Er sagte, wir haben viel Frieden durch dich. Du bist klug und hast unserem Volk geholfen. Dritter, wir danken dir sehr dafür, geehrter Felix. Wir sind überall dankbar. Vierter, wir wollen dich nicht lange stören. Bitte höre uns kurz zu. Fünfter, dieser Mann stiftet überall Unruhe unter den Juden. Er ist ein Anführer der Nazarenergruppe. Sechster, er wollte auch den Tempel unrein machen. Darum haben wir ihn festgenommen. Siebter, wir wollten ihn nach unserem Gesetz richten. Aber der Hauptmann Lysias kam. Er nahm Paulus mit Gewalt weg. Lysias sagte, dass seine Ankläger zu dir kommen sollen. Achter, du kannst Paulus selbst befragen. Dann wirst du sehen, wofür wir ihn anklagen. Neunter, die Juden stimmten zu. Sie sagten, dass alles wahr ist. Zehnter, der Statthalter gab Paulus ein Zeichen zu sprechen. Paulus sagte, ich weiß, dass du lange Richter für dieses Volk bist. Darum verteidige ich mich gern. Elfter, du kannst das prüfen. Es sind erst 12 Tage her. Ich kam nach Jerusalem, um Gott zu dienen. Zwölfter, niemand sah mich im Tempel. Ich sprach dort nicht zu vielen Leuten. Ich machte keinen Aufruhr. Auch nicht in den Synagogen oder in der Stadt. 13. Sie können nichts beweisen. Sie haben keine Beweise für ihre Anklagen gegen mich. 14. Ich sage dir aber, ich diene dem Gott meiner Väter. Ich folge der Lehre, die sie eine Gruppe nennen. Ich glaube alles, was im Gesetz und bei den Propheten steht. 15. Ich hoffe auf Gott. Auch diese Leute hier glauben das. Es wird eine Auferstehung geben. Gute und schlechte Menschen werden auferstehen. 16. Darum gebe ich mir Mühe. Ich will immer ein gutes Gewissen haben. Vor Gott und vor den Menschen. 17. Nach vielen Jahren kam ich zurück. Ich brachte Geld für mein Volk. Ich brachte auch Opfergaben. 18. Sie fanden mich im Tempel. Ich hatte mich gereinigt. Ich war nicht mit einer großen Menge dort. Ich machte keinen Lärm. 19. Einige Juden aus Asien sollten hier sein. Sie sollten mich anklagen, wenn sie etwas gegen mich wissen. 20. Oder diese Leute hier sollen sagen, was sie gefunden haben. Was war mein Fehler, als ich vor dem Hohen Rat stand? 21. Ich sagte nur ein Wort vor ihnen. Ich rief, wegen der Auferstehung der Toten stehe ich heute vor euch vor Gericht. 22. Felix kannte diese Lehre gut. Er verschob den Fall. Er sagte, wenn Hauptmann Lysias kommt, werde ich mehr über eure Sache erfahren. 23. Er befahl dem Hauptmann, haltet Paulus gefangen, aber nicht streng. Niemand soll seine Freunde daran hindern, ihm zu helfen. 24. Einige Tage später kam Felix mit seiner Frau Drusilla. Sie war eine Jüdin. Er ließ Paulus rufen. Felix hörte Paulus über den Glauben an Jesus Christus sprechen. 25. Paulus sprach über gutes Handeln und Selbstbeherrschung. Er sprach auch über das kommende Gericht. Felix bekam Angst. Er sagte, geh jetzt. Wenn ich Zeit habe, werde ich dich wieder rufen. 26. Felix hoffte, dass Paulus ihm Geld geben würde. Darum ließ er Paulus oft rufen. Er sprach oft mit ihm. 27. Zwei Jahre später wurde Portius Festus der neue Statthalter. Felix wollte den Juden gefallen. Darum ließ er Paulus im Gefängnis,